draußen regnet, ströme ich durch die fließenden Wände, feucht, nass, kalt. Ich friere, zitter, schwimme. Die Wände brechen über mir in zwei. Ich bleibe an der Stelle stehen, sehe hinunter auf mein Bein. Die nassen Wände brechen über mir in zwei.